werden unser Ziel bewahren. Denn wir sind nicht die Band, die Angst kriegt tot und auf den Betten darf man zerfahren. Denn oi, gebt uns die Kraft, denn oi, gebt uns die Kraft, denn oi, gebt uns die Kraft, denn oi, oi, oi, gebt uns die Kraft. Oi, ist der Song, der uns England kam in den frühen 80er Jahren. Als wir das hörten, waren wir begeistert, sind voll drauf abgefahren. Und ihr sagtet uns, sowas kennen wir auch.